is equal to everything. It's not Jesus, but I will try my best. It's not Jesus plus trying my best. It's Jesus alone. There are some that think that they are to help God. And without, you know, there's a saying that we always hear that God help those who help themselves. You see, God help those who help themselves. Actually, it is God help those who cannot help themselves. Amen. It's not the God. If you can help yourself, you don't need God. It is God help those who cannot help themselves. I can do nothing without him. I cannot help myself. It's not I can do little, then you have to. No, no, there's nothing I can do. Praise the Lord. Hallelujah. We still have a song. We are saying thank you, Jesus. We say thank you, Daddy. We say thank you, Father. We say thank you to him in all we round. He's just the only, the only. He's not up to two. There's no two of them. He is. And I really thank God that he is the only one. Mm-hmm. You see, if he is two, it will make things complicated. And it will make us that we will not even know who to believe. But now, he is mm-hmm. everything. He is the only one. And that is why the world, they see, it's too easy to believe. They see that it's so easy to believe. It's too easy. It's like being born again. So easy. Just pray the prayer. You are there. You see? Just like the thief that died on the one on the left hand and one on the right hand. You see? And it was so easy for one of them to make paradise with Jesus Christ. To follow him to paradise. So easy. That's just born again. This man was born again. You see? And it's so easy. And people don't believe it today that after just pray the prayer, because that's all. No. You see, for God to create everything on earth, it's just true words. True words. Just speak it. Just speak it. It's done. That's how the kingdom of God functions, through the word. Through the word. And that is why I don't underrate your word. Don't underrate your word. Don't underrate your word. If you tell people they will go mad, they will go mad. Because you have your mouth, your words. Except you are the type that do not, your words are just, they are irrelevant. You know, some people words, when they speak, their body never even answer them. If your body cannot even answer you, other things cannot answer you. Your body is more closer to you than others. You see, you are to speak to your body and your body is to answer you. It's to reply you and you listen to what your body is saying to you. If fig tree can speak, you see, fig tree could speak to Jesus. So your body can speak to you. And your account can speak to you. Your conto, your account. Your account will tell you there is no money. And you are to tell your account you have the money is inside you. And release money into that account. You speak to things. That's the word of God. That's the word of God. You speak to things. There's nothing in God's hand any longer. Children of God, we have the power, but it's as if we don't even have it. You know the old, Elijah, they were laughing at him when he was just passing. You know, he have a canny hagi. He have no hair. And that's Akma hair. And as he was going, children, they were laughing at him. Uh-huh. What did he do? He called lion to eat them up. He called lion to eat those children up. Do you know what it is? And during when Jesus came, the disciple wanted to do it. When they refused to allow Jesus to go to the other city, because they could see that he was not coming to their own city, that he was going, they said he looked like somebody going to another city. So these people said he will not go in. He will not call, they will not allow him to come in because he's not going to stop in our city, he's going to another city. And what did Peter? He mentioned it like, he said, let us call lion to eat them, just like he lion ate them in the time of Elijah. And Jesus said, no, I have not come to destroy the people, but to save them. I did not come to destroy them, but to save them. You see, that Jesus, that's somebody with power that will not use the power anyhow. You see, that is somebody that has strength that does not fight. Somebody will just be misbehaving. It's like your roommate. You can tell her something that will just happen to her immediately. But you are a child of God. You are a child of God. You are able to pray for her and love her. Pray for her. Just pity her, the pity of God. And love her. And always be ready to speak the truth, the word of God, which is the love you owe her, to her. If she wants something else, don't give her what she wants. She wants those things of this world. But what you have is what you have. Lord, you don't have those things of this world. You have the word of God. Praise the Lord. Hallelujah. You know, because we don't exercise our power to destroy things. And they look at us as if we are nothing. They don't know who we are. Jesus can, he can call anything to eat anything up. If Elijah could do it, Jesus created Elijah. And we have Jesus today. That is, he is in us. Praise the Lord. Hallelujah. Thank you, Father. Thank you. Thank you for everything. Thank you for everything. Don't see yourself weak because you are loving them. You are not weak. You are only operating another power. And another power that they can't tell themselves, they cannot even understand. You are in another world. Another, you are operating in another power that they themselves, they cannot even understand it. They cannot understand it. Don't see yourself down. Because when people, they persecute you, you still love them. You still pray for them. That is Jesus. That is God. All those who live godly, they will suffer persecution. All those who live godly in Christ Jesus, they will suffer persecution. There will be, if there is no persecution, then you are not living godly. That is the meaning. If they are not persecuting you, which means you are not living. You are not living like God. Those who live like God will suffer persecution. Those who live like Christ. So instead of being sad, rejoice. Rejoice because I'm living like Christ. I know the reason. I know the reason. And that's why Jesus told us everything from the beginning. That look at what is going to happen. Don't be surprised. Don't be surprised when people hate you for no reason. When they provoke you for no reason, when they want to fight you for no reason, for loving them and telling them the truth. Praise the Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus, for everything. Thank you for your word that you have given us. We have weapons, okay, weapons. Use them, please. Remember to use them. Don't accept what others have said. You know, others have said. Others accept things. You know what? They accept things. People accept things. We don't accept what they accept. They accept defeat. They accept sicknesses and diseases. It's normal. They call it normal. If you are getting old, yeah, something is happening to you. It's normal. You see, if you are not eating this, it's normal. No, no, you know what they call normal? It's not what we call normal. The word of God is our normal life. The word of God is our normal life. So don't accept what they accept. You know when things are happening. And sometimes we want to accept things that they already called us. They They have been defeated, and there is defeat coming to our way. And we just take it like that and say, ah, it's happening to them also. You are not them. You are different. What happened to them should never happen to you. If even when it comes, you can tell that thing to go. What happened to them? You know, for you to make mistake in your place of work, always. And keep on making mistake. And you just accept it as normal. Others are making mistake. I can make mistake also. You are a child of God. You are children of Satan. You are to know that in your head, in you. You are to reject it. Because Satan wants to tell you that you are the same like others. And that's what he wants to do. And they are to come to you and ask, where is your power? How do you do it without mistake? They are to come to you. Because we don't accept what they accept and keep on going. Put an end to it. Amen. You have the right, you have the power. You have the authority to change things. Praise the Lord. Hallelujah. Daddy, thank you. Father, thank you. You know, it's not that there is no persecution. Persecution is not accepting defeat. That people being persecuted, they want to persecute you, let it be because of the word of God, not because of failure for anything. Let it be because if they are against you because of the word of God, it's something else. But because you fail, because you are like others, they are even telling you that you are not supposed to be like that. That's what they are telling you. That you are not supposed to be like that. Where is your power? Where is your strength? Where is the Jesus that is in you that makes you different from others? It's a challenge. They are challenging you. And you are to go use the word. You have the weapon. You are loaded. If they were able to do it, if they were able to command things to happen, what are we waiting for? What are we waiting for? Why are we wasting time? Why are we wasting time? What's supposed to bring what you are supposed to even use to bring them into the kingdom of God? They are using it to tell you where is your God. Praise the Lord. Hallelujah. Just one song, then we're going to worship. The word of God is our strength. Amen. The word of God is Jesus Christ Himself. Amen. When you are standing on the, you see, if you are standing on the word of God, you are standing on Jesus Christ. Jesus Christ. You are holding Jesus. You are depending on Jesus. You are on, you see, you are, it's a level that is so high that even Satan is confused. Once you now, you see, remind yourself of the word of God always. Remind yourself of the word of God. We are standing upon the word of God. I am standing upon the word of God. Because that is my life. My job is not my life. The word of God is my life. Amen. You see, everything, you know this word, they have what they have as their life. They have what they have as their life. People as their life. You see, the account, the money as their life. Their job. Their joy is their life. Their children is their children. Their beauty. They just said, it's my life. All these children, they are my life. You know the meaning of that. You are saying Satan is your life. You are saying Satan, it might be beautiful. Saying that children is your life. Your husband is your life. Your wife is your life. You are saying Satan is your life. Because that position belongs to Christ Himself alone. Your life. And that's why he started. You see, he said the thief cometh to steal, to kill, and to destroy. But I come to give you another life. It's his life. And you are to recognize it. You are to be attentive to it. Don't allow anything else to be your life. No matter what. There are a lot of things they call life today. Their career, you know. You know, to somebody that is playing tennis, he will say, my hand is my life, because he uses it to play tennis. You know, when something happens to the hand, cannot play again. Or the foot, or the legs, you see the legs, my legs. Or they have different things that they call their life. That is everything for them. Their beauty. You know some? Their voice. You know, when something happened to their voice. Yeah, there was that one German film. A lady, she was a singer, and something happened to her voice. She wanted to take her life. She said she's finished, that she wants to go, because her voice is alive. You know, they call their voice their life. There are a lot of things. They call them that their life. You know, business, what you believe that without it you cannot live is your life. For some today, their salary is their life. They cannot even live it. They keep on robbing God. You see, they see it as their life. Because sometimes we just say, okay, they are saying that as their life. I'm not part of it. So many times we are part of it. We are going into it gradually. Because if you cannot read A, you cannot read B. It's A before B. You see, it's one after the other. When Satan wants to destroy people, it doesn't come with something big. It comes with just little. Mm-hmm. You know, when he waters, he will not come with lion. He will come with snake. You know, snake, he will just trick. Don't you. He will quote the word of God. He will quote the word of God. Don't you believe? You see, he will use believe. Don't you believe the word of God any longer? Then you will say, this is God, because he said, believe. You see, believe the word of God. You know a frog, if you want to kill frog, if you put it in a very hot pan, it will jump out. But put water, like a van. And be turning it a little by little. Let the heat be getting on little by little. Before the frog died, you will not know. And that's what Satan do today to people. He comes with just a little thing. And from one to another. Alcohol or drug. You see? Just take little by little. Before they know it, it makes a mighty ocean. Just one glass. Just take it. You see, they promote it. They will say alcohol is good for your body. No, Jesus is good for my body. Yeah. They promote it. You see, alcohol, you can even be taking one every day. You start it. It's little by little. Before you know it. You are taking 10. 10 is good for your body. Praise the Lord. Hallelujah. We are going to go into worship. I don't know, prayer request, please. Anybody with that it is His word that is sent to deliver us, to free us from bondages. The true word of God. Praise the Lord. Hallelujah. Today we will continue with the message of prayer. Heute werden wir mit der Predigt wegen dem Gebet weitermachen. Ja, because we could not finish it on Wednesday. We want to see if we can even finish it today, because there are other things that the Lord gave me also to add to it. Praise the Lord. Hallelujah. Contacting a divine nature. Give a divine result. A divine nature. Eine übernatürliche Natur. Divine nature is a supernatural nature. You see? Once you use a divine weapon, that is supernatural result. A divine divine weapon give you a divine result. Sobald du eine übernatürliche Waffe benutzt, kriegst du auch ein übernatürliches Ergebnis. And we know the word of God is not natural. Und wir wissen, divine nature. Und wir wissen auch, dass das Wort Gottes von göttlicher Natur ist. The word of God is a supernatural word. That it is, you see, once you use it, you know, we use it, but we always expect the natural. And you see, and that then something is missing. You see, once you, whatever you use, if you use natural, you will get a natural result. And so many times, once we use a divine nature, a divine weapon, we always expect a natural result. And that is why the result that is coming, you see, we are not getting the right result. Und wir erwarten häufig immer mit dem Wort Gottes ein natürliches Ergebnis, obwohl es doch von göttlicher Natur ist. Praise the Lord. Hallelujah. Whatever you use will give you result. Was auch immer du benutzt, das wird dir ein Ergebnis bringen. And what you are expecting is what you are going to get. Und das, was du erwartest, bekommst du auch. You expect, what you expect, you will get it. Praise the Lord. Hallelujah. Learn to expect the word of God as your result. Lerne das Wort Gottes zu erwarten. Learn to expect the word of God as your result. Lerne das Wort Gottes als dein Resultat zu erwarten. The word of God is not natural. Denn das Wort Gottes ist nicht natürlich. You see, natural is your need. Natural, for your need to be met is just natural. Zum Beispiel, deine Bedürfnisse sind von natürlicher Art. You know, when Jesus fed thousands, you know, to even feed the thousands is, but the remaining baskets, 12 baskets remaining, you see, anything of God is not natural. It's supernatural. Als Jesus das Wunder vollbracht hat, dass er die ganzen Fische und Brote verteilen konnte für die 5000, das war übernatürlich, auch wenn es sozusagen natürlich war. You know, you can't. Our money. Our money is natural. It's a natural thing. Zum Beispiel, oder auch Geld ist eine natürliche Ressource. You know, once we now put it into the house of God, it's no longer natural. It's not supernatural. Aber wenn wir dafür es in das Königreich Gottes sehen, dann ist es nicht länger natürlich. But using it to buy things is natural. Aber wenn du es zum Beispiel für diese Welt benutzt, dann bleibt es natürlich. Use it to buy things is natural. You see, but once it not get into the kingdom of God, once it not get into the house of God, it's no longer natural, it's supernatural. Praise the Lord. Hallelujah. Prayer is a word-based desire. Das Gebet ist ein was? Prayer is a word-based desire. Is the word giving birth to your desire? Ein Gebet bringt die Wünsche heraus, die du hast. Do you understand what I give up? Das Wort Gottes. Okay, I absolutely understand it. Prayer is a word-based desire. Das Gebet gibt deinen Wünschen sozusagen Raum. It is the word giving birth to the word. Das Wort Gottes bringt sozusagen das Wort Gottes hervor. You see, the word of God is giving birth to the word of God. That's our prayer. Das Wort Gottes erzeugt das Wort Gottes. You see, because once you pray the word, our prayer is the word of God. Wenn wir beten, dann sollten wir halt das Wort Gottes beten und nicht unsere eigenen Wünsche. What makes us different from others is the word of God. Und das bringt auch das Wort Gottes hervor und das unterscheidet uns auch von anderen. You see, others pray. It's not they pray. You see, all these idol worshippers, they all pray. But what makes us different is the word. Zum Beispiel, Christ himself is the word of God. Es gibt andere Religionen, die auch beten. Oder es gibt auch in dieser Welt Menschen, die beten. Aber was unterscheidet uns von diesen anderen Menschen? Nämlich, dass wir das Wort Gottes beten. And then she said, she mentioned something I just received into my ears. She said, other religion. We are not religion. You see, she said, other religion. I know we make mistakes, you see. But the kingdom of God is not a religion. A country is not a religion. Deutschland is not a religion. You see, Nigerian is not a religion. That's why kingdom of God is not a religion. It's a relationship with your father. Das Königreich Gottes ist eine Beziehung mit dem Vater. Prayer is a word give birth. Desire. It is the word giving birth to the world. Das Wort Gottes, wenn wir das Wort Gottes beten, dann erzeugen, also wird dadurch auch das Wort Gottes erzeugt. Learn to have the word of God as your desire. Deswegen lerne einfach wirklich das Wort Gottes als deinen Wunsch zu haben. Learn to have the word of God as your desire. The word produces desire, and your desire must also be the word. Das Wort Gottes produziert Wünsche, und deine Wünsche sollten auch dem von dem Wort Gottes gleich sein. Jesus is the word. Jesus Christus ist das Wort. And he died for his word, to give us this word. He died. Und er ist auch dafür gestorben, dass er uns dieses Wort hinterlassen hat. And he now gave us his word. That is his desire for us. And he gave it to us. We have his desire already. Und wir haben den Wunsch von Jesus Christus, den er uns hinterlassen hat. In another word, you see, another word. It is, you see, it is the word of God giving birth to your desire. Und deswegen bringt das Wort Gottes auch deine Wünsche hervor. And that your desire allow it to be the word of God. Und diese Wünsche sollten nur von Jesus, also nur von dem Wort Gottes sein. A lot of desire is they are not the word of God at all. Aber häufig sind viele von den Wünschen nicht von Gott. And the reason why we do not even get any results. Und daher erhalten wir auch keine Resultate. And when result come, it bring problem. Come with problem. Oder wenn das Resultat kommt, dann bringt es Probleme. Remember, prayer is not to have problem. Aber vergesst nicht, das Gebet bringt keine Probleme. Prayer is for victory. Sondern das Gebet ist eigentlich zum Sieg. Have you ever seen somebody pray to get to have problem? No. Praise the Lord. Hallelujah. And we be in John 15:7. Let us go there. Johannes 15. John 15:7. Vers 7. Are we there, please? 15:7. If you abide in me, and my word abide in you, you shall ask what you will, and it shall be done. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, so werdet ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch zuteil werden. If you abide in me, and my desire, you see, my word abide in you, and my desire is in you. You shall ask anything, because that desire, the word of God should be your desire that is going to give birth. Wenn seine Wünsche in euch bleiben, so werdet ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch zuteil werden. It is the word or truth, the word of God. Denn es geht nur noch um das Wort Gottes. result should be the word of God. Und auch unser Ergebnis sollte auch das Wort Gottes bezeugen. The word of God in manifestation, that is the result. That is our result. Das Wort Gottes sollte sich in unserem Leben auch zeigen. Prayer goes into the word of the Spirit. Denn das Gebet ist, geht sozusagen nicht natürlich, sondern in den Geistlichen. You see, prayer goes into the word of the Spirit through the word of God. Das Gebet durch das Wort Gottes ist sozusagen übernatürlich und geht in das Geistliche hinein. You know, when you pray, when you pray the word, Jesus said, the word that I speak unto you, they are spirit, they are life. Denn die Worte, die Jesus Christus zu uns gesprochen hat, sind Geist und Leben. Your prayer will never go anywhere except you pray the word. Und deine Gebete werden auch nie erhört werden, wenn du nicht das Wort Gottes betest. And that's why you have to know the word. Und daher musst du auch das Wort Gottes kennen. You know, the Bible says we wrestle against flesh. We do not wrestle against flesh and blood. But again, principalities against powers, against rulers of darkness. Denn das Wort Gottes sagt auch, dass wir nicht gegen Fleisch und Blut kämpfen, sondern gegen geistliche Mächte und Fürsten. We don't wrestle against the natural, but the supernatural. Und daher kämpfen wir auch nicht gegen das Natürliche, sondern das Übernatürliche. And because natural, the natural cannot even do anything, we are the supernatural. Weil das Natürliche kann auch nichts bewirken in dem übernatürlichen Bereich. The doctor can only heal what he can see. Auch der Arzt kann nur das. Der Arzt kann nur das feststellen, was er im Natürlichen sieht. But there are lot that he cannot see. Aber er kann viele Dinge nicht sehen. You see, he cannot see the spiritual world. Aber er kann das geistliche Wort dahinter nicht sehen. Prayer go into the world of the spirit only through the word. Und das Gebet geht daher durch das Wort Gottes in das Geistliche. If you are praying, if it is of this natural, you don't even need to pray. Wenn es um das Natürliche geht, dann brauchst du eigentlich hier noch nicht mal beten. You see, you know, people see prayer. They don't see it as spiritual. Viele Menschen glauben nicht, dass das Gebet übernatürlich ist. Prayer is not natural, it's spiritual. Aber das Gebet ist nicht natürlich, sondern übernatürlich. If you don't believe in the spirit world, wenn du nicht an das Geistliche glaubst, you're wasting your time. Dann verschwendest du deine Zeit. The spiritual is greater than the physical. Denn das Übernatürliche, also das Geistliche, ist stärker als das Natürliche. You see, until the spirit decide, the outside can do nothing. Und erst wenn der Geist entscheidet, dann erscheint es auch im Natürlichen. In both sides. Both Christ and that the other side of Satan. Egal, ob du jetzt das bei Jesus Christus siehst oder auch beim Teufel. We go to the spirit world. We children of God, we go there. Und die Kinder Gottes gehen auch in das Geistliche. Through the word of God. Durch das Wort Gottes. Because once you are operating the word of God, you see, with the word of God, you are no longer in the natural world, you are in the spiritual world. Denn sobald, you have to see yourself that way. Denn sobald du das Wort Gottes betest, dann bist du im Geistlichen und nicht mehr im Natürlichen. And that's why once you now know that you're speaking, you're praying, it's not natural. You must get an answer. Und wenn du weißt, dass dein Gebet nicht natürlich ist, dann weißt du auch, dass du eigentlich eine Antwort bekommst. If you see your words as just natural, you will not get anything. Aber wenn du dein Gebet halt nur als natürlich siehst, dann bekommst du auch keine Antwort. And you will not expect anything. Dann brauchst du auch eigentlich nichts zu erwarten. And that is how when things come, you are surprised. Even when they happen. Und dann wunderst du dich. manche Leute wundern sich dann, wenn ihr Gebet erhört worden ist. Because they can the spirit world, they cannot see, they cannot know, they don't know that prayer is just is not natural, it's spiritual. There is a prayer of a relationship, different types of prayer. Es gibt zum Beispiel verschiedene Arten von Gebet. Relationship with Jesus. Zum Beispiel eine Beziehung mit Jesus Christus we zu haben. Speak to him all the time. Dass wir zu ihm sprechen. You see, all the time you say thank you, Jesus. You are speaking to your father. Dass du in jeder Situation dankbar bist. Das heißt, dass du mit ihm redest. You see, sometimes when things are, you see, before you know, you are just saying thank you, Jesus. You are standing up, you are saying thank you, Jesus. You see, you are aware that he never leave you, he never forsake you. Damit bist du auch dir bewusst, dass er dich niemals verlässt oder alleine lässt. You know you are in Europe here. You don't tell your mother thank you all the time. Zum Beispiel hier in Europa sagst du deiner Mutter nicht jedes Mal danke. You know even when your mother is even here, you see, you don't even tell them thank you all the time, 24/7. Oder selbst wenn du mit deiner Mama hier zusammenlebst, dann sagst du ja auch nicht 24/7 Danke. You know when we are sleeping, even when I'm sleeping, I don't wake up, I just say thank you, daddy. I just only that say thank you, daddy, I just sleep off again. Aber selbst that's a big prayer. Selbst in der Nacht, wenn wir aufwachen oder unbewusst, dass wir uns wirklich einfach bei Gott bedanken. Children will not wake up and keep on binding Satan. Aber die Kinder werden, die wachen auf und, you know, und müssen jedes Mal den Teufel verweigern. You know, you will not wake up at night and be saying, I pray my father give me the bottle. I pray my father give me soccer. I have the. You know, they just sleep. Oder zum Beispiel Kinder hier auf dieser Erde, sie beten nicht oder wachen mitten in der Nacht auf und sagen, bitte, ich hoffe, dass meine Eltern mir am nächsten Tag etwas zu essen geben werden. You see, they are not worried about their parents going to feed them, going to buy them with a jacket, going to buy them a property, because they know that their mother, their father is not. They know their job. You know, if you don't know the job of Jesus, that he is to take care of you, that, oh my God, praise the Lord. Hallelujah. You see, there are things we have to know in the kingdom of God. Kinder werden nicht einfach irgendwie aufwachen und die ganze Zeit beten, ich hoffe, dass mein Papa mir morgen eine Winterjacke kauft, denn es ist kalt. Aber so oft gehen wir mit solchen Anliegen zu Gott. You know, we go to friends and say, well, I don't have this, I don't know how I'm going to have this, child of God. You are a child of, you see, you are going to friends, I don't know how I'm going to have it. And we are going, you see, we talk to one another, we reason with our natural mind. Oder dass du als Kind Gottes zu deinen Freunden gehst und sagst, ich habe das nicht und ich habe das nicht und ich weiß nicht, wie ich das bekommen soll. Will a baby go to another baby and say, my father, we are just, I don't even know how I'm going to get jacket. The winter is coming. You see, a baby, a child that is just growing, we'll be so worried about things that are just outside. Würde ein dreijähriges Kind zu einem anderen Dreijährigen hingehen und sagen, der Winter kommt bald und ich brauche unbedingt warme Wintersachen, sonst werde ich frieren. Nein, es würde es niemals tun. Have relationship with Jesus. Deswegen hab eine Beziehung mit Jesus Christus. Be aware of him in you always. Even when you are sleeping, he never sleeps. Deswegen sei dir einfach bewusst, dass Gott immer bei dir ist. Dass er niemals schläft, auch wenn du schläfst. You know, some of us, we cannot even sleep at night. Manche von uns können nachts nicht mehr schlafen. Maybe because of fear or whatever, I don't even know what it is. Why some people cannot sleep sound sleep at night. Dass manche Menschen vielleicht einfach aus Angst oder Sorge nachts nicht schlafen können. And they have to bind and bind and bind until the morning. Und sie müssen jedes Mal irgendwie den Teufel verweigern bis zum Morgengrauen. And after prayer, I don't know. You see, why don't you give that load to Jesus? Aber warum gibst du diese Last nicht einfach Jesus Christus ab? You see, he can take care of you more than you can take care of you. Denn er kann sich viel besser um dich kümmern, als du es jemals könntest. I'm not saying don't pray at night. Ich sag nicht, dass du in der Nacht nicht beten sollst. Don't allow it to not be. If you don't pray at night, there's problem. Es geht auch nicht darum, in der Nacht zu beten, sonst hättest du irgendwie Probleme, oder? Sometimes I wake up at night, I just pray. Manchmal wache ich auch nachts auf und bete einfach. Yeah, sometimes my husband wake up, is praying immediately because he woke me up. I will also join him and we start praying together. I start praying. And sometimes when I'm praying, when he just said it, he will also wake up and just join me in prayer. But not from, I don't know how many hours. Manchmal ist es auch so, dass zum Beispiel ich in der Nacht aufwache oder mein Mann aufwacht und er weckt mich dann auch und wir beten zusammen, aber doch nicht für Stunden. Because I heard his voice praying, then immediately I wake up also, I just join him. I don't complain that he wake me, he's waking me up, that why is your, you know, if somebody wake you up through prayer, join him also to pray. Zum Beispiel fang nicht an, einfach irgendwie zu nörgeln, weil dein Partner dich in der Nacht aufweckt oder weil du vielleicht durch seine Stimme im Gebet wach geworden bist, sondern fang einfach an, mit deinem Mann oder mit deiner Frau mitzubeten. You see, I just love to join him in prayer. But I know that there are some, maybe, I don't want to, let me just leave them. Praise the Lord. Hallelujah. It's going and going, okay. And there is a prayer of thanksgiving. Und es gibt auch ein Gebet der Danksagung. You see, prayer of thanksgiving. You see, prayer of a relationship. Father, you are so good. Vater, danke, dass du so gut bist. Father, you are so good. It's a good prayer. Das ist ein gutes Gebet. You know, when you wake up at night and just say, oh, that alone cover everything for you. Father, you are so good. Zum Beispiel, wenn du nachts aufwachst wegen Sorgen oder wegen Ängste, dann sag einfach, danke Vater, dass du so gut bist. Das beseitigt schon dieses ganze Problem. You know, Jesus, short prayer. Sometimes just 3 words. Jesus hat immer so kurze Gebete gebetet. It's not how long you pray. Es geht nicht darum, dass du einen Preis gewinnst, nur weil du so lange betest. You see, people see that when they pray long, then they are... God healed them very well. Oder dass sie glauben, nur weil sie viele Worte verschwenden, dass Gott sie deswegen erhört, wo er gesagt hat, ah okay, du hast jetzt ganz viel gebetet, du hast so und so viele Stunden gebetet, jetzt hast du es geschafft. We'll go there later. That is the book of Matthew. We'll go there later. You see, he said we are not to pray like them. Wir sollen nicht so beten wie sie. Because you know they pray long. Just 1 word, 2, 3, 4, you see? Look. Thank you, Daddy. Holy Spirit. You know, we have a lot of promises in the Bible today. Wir haben so viele Verheißungen in der Bibel. There are so many. Sie sind so vielfältig. Abraham was only having 5 words. Aber Abraham hatte nur 5 Worte. And that were 5 words. They were just enough to do everything. Und diese Worte waren genug bis an sein Lebensende. Even when temptation, when he was being tempted, when he was being tested, when God tested him. Und selbst als Gott ihn getestet hat, waren diese 5 Worte immer noch genug. He was now the 5 words. So shall thy seed be. So soll dein Name sein. Was big enough. So soll dein Same sein. Das war für ihn genug. Big enough to solve, you see, to pass the test. Um alle Probleme zu beseitigen. I will talk about tests maybe on Wednesday. Test. You see, there's something the Lord was giving me about tests. I don't want to go there to distract our attention. Praise the Lord. Hallelujah. Then there is a prayer of need, which we all know. Und es gibt auch ein Gebet, das der Bedürfnisse. You see, we all know the prayer of need. I need something. I need a house. I need a car. I need a stay. I need this. You see, the prayer of need. Ich brauche das. Ich brauche Kleidung. Ich brauche Essen. Ich brauche eine Wohnung oder ein Haus. And we value that prayer of need more than the prayer of relationship, more than the prayer of thanksgiving. Und wir schätzen dieses Gebet so viel höher ein als das Gebet, dass man eine Beziehung mit Jesus Christus haben möchte oder der Danksagung. Actually, prayer of relationship solves the prayer of need. Oh, weil wenn du, das Gebet betest, dass du eine Beziehung mit Jesus Christus hast, dann löst das automatisch das Problem der Sorgen oder der Ängste oder der Bedürfnisse. You see, prayer of a relationship, you see, solve the prayer of need. Prayer of thanksgiving, solve the prayer of need. Oder das Gebet der Danksagung beseitigt auch die Gebetsanliegen der Bedürfnisse. But because our attention is not always there with the Lord. Aber weil wir uns manchmal so leicht ablenken lassen. You see, our focus is not always with Him. It's not always in His kingdom. Und wir uns eben nicht von Jesus Christus leiten lassen. And because of so a lot of the hardness of heart, hardened heart. Oder weil unsere Herzen verhärtet sind. Hardened heart. Whenever you are going to pray, you are going into prayer. Look for the word that promised you what you need. Und zum Beispiel, wenn du betest, dann geh vorher an das Wort Gottes, damit du wirklich nach seinem Willen betest. Again, whenever you are going into prayer of need, you see, look for the word. That promise you what you need. Zum Beispiel, wenn du was brauchst, dann geh vorher in das Wort und schau dir seine Verheißungen dazu an. Praise the Lord. Halleluja. In Mark 11, let us go to Mark 11, Markus verse 24. It's a popular place. Let Markus 11, Vers 24. Mark 11. Mark 11:24. Look at the word of Jesus. He said, therefore, I say unto you, whatsoever you desire, when you pray, believe that you receive them, and you shall have them. Amen. Darum sage ich euch, alles, was ihr auch immer im Gebet erbittet, glaubt, dass ihr es empfangt, so wird es euch zuteil werden. Therefore, I say unto you, whatsoever you desire, when you pray, you see, he said, what you desire. Then he said, when you pray, he not tell you how you are going to believe. He's telling you here how you are going to have it. Er sagte hier, wie du glauben sollst und wie diese Gebete erhört werden. How you are going to have the manifestation in the physical. Und wie du diese Verheißungen erlangst. He said, believe that you receive them. And you shall have them. Glaub, dass ihr es empfangt, so wird es euch zuteil werden. You see, you believe you have them. That is how you are going to have them. Glaub, dass ihr es empfangt und so wirst du es auch haben. You believe you already have it. That is how you are going to have it. Du glaubst, dass du es schon empfangen hast und dann hast du es. And this is the promise of Jesus, one of the promises. Und das ist einer der Versprechen, die uns Christus gegeben hat. That I've just said that look for the word that promises you what you need. You see, your word said what I desire. You see, you bring his word. You let him know that, you let that situation know that you know the word. Du lässt der Situation, sagst du damit, dass ich das Wort Gottes schon habe. You know, you allow, you make Satan understand that you know your father, you know the world, the world, the world is God. Du machst damit dem Teufel, du machst damit dieser Welt klar, dass du schon das Wort Gottes hast und wer dein Vater ist. He said, look. Look for the word that promise you what you need. You see, today's message, I have said it. Did I even say it? Praise the Lord. Hallelujah. Learn to pray the word always. Lerne, das Wort Gottes einfach immer zu beten. You see, learn to pray the word always. Learn it. Pray the word. Bete das Wort Gottes. You see, connect, let it be the word that is your prayer. Lass einfach das Wort Gottes sein Gebet sein. Let the word be in your understanding as you pray. Und lass auch das Wort Gottes in deinem Verstand herrschen, wenn du betest. Maybe I will just go to this very place now. I'll see. Let me go there. Let me go. I still have it later. Let me go there now. First Corinthians. 1. Korinther. 1. Korinther 14. 1. Korinther 14. Verse 15. 1. Korinther 14, Vers 15. Okay, let us read 14 and 15. He said, for if I pray in an unknown tongue, my spirit prayed. You know, when you are speaking, you are praying in tongues. You see, your spirit prayed. Denn wenn ich in einer Sprache bete, so betet zwar mein Geist, aber mein Verstand ist ohne Frucht. For if I pray in an unknown tongue, my spirit prays. You see, once you are speaking in tongues, your spirit is praying. Denn wenn du in einer unbekannten Sprache betest, so betet dein Geist. But my understanding is unfruitful. Aber der Verstand ist ohne Frucht. You see, my understanding, man, don't even know what I'm even praying. Deswegen mein Verstand vermag vielleicht noch nicht mal zu verstehen, was ich da sage. But now you understand you have to be doing something. Your mind. Aber dein Verstand soll, muss ja irgendwas tun. You allow the word to be in your mind. Und deswegen, you understand what I'm saying. Deswegen soll selbst dann das Wort Gottes in deinem Verstand sein. He said, what is it then? Verse 15. I will pray with the spirit. And I will pray with the understanding also. Wie soll es nun sein? Ich will mit dem Geist beten, ich will aber auch mit dem Verstand beten. You see, two things at the same time. Du sollst diese zwei Dinge auf einmal machen. The word in your mind. Das Wort in deinem Verstand. You see? And then you see what your spirit is praying. You are speaking. You see, you are praying tongues with your mouth. Und auch wenn du vielleicht in einer unbekannten Sprache betest, soll dein Verstand auf dem Wort Gottes meditieren. You see, your spirit is praying. And your mind also is to be praying. Praying the word. Praying the word. Dein Verstand betet auf oder meditiert auf dem Wort Gottes in der Zeit. He said, you know, oh daddy, thank you. I will pray with the spirit and I will pray with the understanding also. I will sing with the spirit and I will sing with the understanding also. Ich will mit dem Geist Lob singen, ich will aber auch mit dem Verstand Lob singen. Once you are praying, your spirit, your mouth, your speaking in tongues is coming from your spirit. Sobald du in einer unbekannten Sprache sprichst, ist es aus dem Geist heraus. And your mind needs to be doing something. Aber dein Verstand muss ja auch irgendwas tun. Don't allow it to be on the rice on the fire. Deswegen denk nicht in der Zeit daran nach, was du noch zu tun hast oder ob du irgendwie vergessen hast, den Herd anzulassen. Allow it to pray the word with your spirit. Because what is coming out from your spirit is also the word of God. Deswegen, dein Verstand soll in der Zeit auch auf dem Wort Gottes meditieren. Let the two cooperate. Und let them work together. Lass das beides zusammenwirken. Oh, that's what I'm thinking. Praise the Lord. Halleluja. I'm going to mention some few things here. Some things that we need. Things that we see as need that we pray about. Deswegen, ich werde hier ein paar Dinge vorlesen, die wir oftmals als Bedürfnisse bezeichnen. And best of all, you talked about Holy Ghost boldness. You know, I don't have it here, but as you spoke today, and the Lord just spoke me to where Paul, you know, Paul prayed and said, and he prayed the prayer of boldness in Acts of Apostles. Zum Beispiel, wenn jemand darum bittet, dass er mutig das Wort Gottes verkündigt, dann ist das gut, weil auch Paulus hat in der Apostelgeschichte darum gebeten, dass er mutig das Wort Gottes weiterhin verkündigt. In fact, that was the prayer that Paul was always asking people to pray for him. Und das war auch einer seiner Gebetsanliegen, der immer seinen Geschwistern vorgebracht hat. Because that is what Satan is even after. Denn, so that you can shut up. Denn dem Teufel geht es darum, dir Angst zu machen, durch die Verfolgung, dass du das Wort Gottes nicht mehr predigst. And that's why Jesus said, blessed are those that are not offended, that will not give up. Deswegen hat Jesus auch gesagt, gesegnet sind die, die keinen Anstoß nehmen, denn sie werden nicht aufgeben und weiterhin das Wort Gottes verkündigen. It's like you, Beth. Your roommate will want you to shut up. Es ist vielleicht so wie bei dir, dass dein Zimmergenosse dich irgendwie versucht, oder versucht, das Wort Gottes in dir zum Erliegen zu bringen oder auf Arbeit, dass dich Leute so oft kritisieren, dass du nicht mehr den Mund aufmachen willst. But Jesus said, blessed are those that are not offended. That is, those that will not shut up. Aber Jesus hat gesagt, gesegnet sind die, die keinen Anstoß nehmen und nicht aufhören zu sprechen. The more persecution, the more I speak. Je größer die Verfolgung, desto mehr will ich das Wort Gottes predigen. The Satan has to stop the persecution. Er muss der Teufel wohl einfach mit der Verfolgung aufhören. Because he knows that the more he pushes, the more I speak the truth, the more I speak the word of God. He could not. He says he doesn't want me to speak it. Now we have to withdraw because he knows that once he keep on pushing, the more he pushes, the more I speak. Denn je mehr er sozusagen zudrückt und je mehr er versucht, diesen Schwamm irgendwie auszubringen, desto mehr wird einfach aus mir das Wort Gottes herausströmen. In Evangelism, you see, no, we evangelize. We preach the word to people. Zum Beispiel, wenn wir evangelisieren. You see, bringing people into the kingdom of Christ. Wenn wir den Menschen die frohe Botschaft verkündigen. You see, what Jesus called peace, that's what he calls peace. Das ist der wahrhaftige Frieden. What Jesus called peace. Matthäus 5. Vers 9. He said, blessed are the peacemakers, for they shall be called the children of God. Glückselig sind die Friedfertigen, denn sie werden Söhne Gottes heißen. You see, he said, blessed are the peacemakers, for they shall be called the children of God. Those that preach die frohe Botschaft verkündigen, die das vom Königreich Gottes erzählen. Those that bring peace between God and man. Diejenigen, die Frieden stiften zwischen Gott und dem Menschen. You see, those that bring people into the kingdom of Christ. Und die Menschen in das Königreich Gottes bringen. Peace between God and man. You see, we have the enemies of God. Denn wir waren einst Feinde von Gott. But today we have peace with our Father. Aber jetzt haben wir Frieden mit ihm. And the world today, you see, not so many people, they are still unsaved. Und es gibt so viele, die immer noch nicht gerettet sind. And God wants us to bring them, to help them to come into the kingdom of Christ. Und Gott will, dass wir weiterhin das Evangelium verkündigen, damit diese Menschen in das Königreich Gottes gelangen. And he now said, blessed are the peacemakers, for they shall be called God's children. Deswegen selig sind die Friedfertigen, denn sie werden Söhne Gottes heißen. You know, you see how you are called a child of God. Ihr seht also, dass wir Söhne Gottes heißen und Friedensstifter sind. And this is the general job he gave us. Und das ist auch der Job, den wir eigentlich als erstes zu erfüllen haben. This is the general job he gave all of us. Das ist unsere Berufung. The general job he gave us. So also, you know, we are still in Matthew. Matthew 28. Matthäus 28. The last verse. Der letzte Vers. Or second to the last. Let's see. Matthew 28. 19 und 20. Look at what Jesus said here. Verse 19 and 20. He said, go ye therefore and teach all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Ghost. So teaching them to observe all things, whatsoever I have commanded you. And lo, I am with you always, even unto the end of the world. So geht nun hin und macht zu Jüngern alle Völker. Und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und lehrt sie alles halten, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende der Weltzeit. Amen. You see, the general job he gave us. Unsere Berufung. For all of us. You see, he did not say, go and be a gardener. Or go and be a cleaner. Er hat nicht zu allen gesagt, geh hin und werde zum Beispiel ein Gärtner. Sondern er hat allen befohlen, sein Wort zu verkündigen. You know, sometimes we think that we know more than he. Und manchmal glauben wir, dass wir mehr wüssten als er. He did not say, go and be a doctor, a lawyer. He said, go ye therefore and teach all nations. Er hat nicht zu allen gesagt, werdet Ingenieure oder werdet Ärzte, sondern er hat gesagt, geht hinaus in die Welt und macht und tauft auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. But how many of us are doing that today? Aber wie viele von uns machen das denn tatsächlich? I mean, when we are even doing it, we don't even see it as job. Und selbst wenn wir es tun, sehen wir es noch nicht mal als Aufgabe. Until we go to the natural job, then we call it job. Aber erst, wenn wir zum Natürlichen gehen und unsere Arbeit dort verrichten, das nennen wir dann unsere Berufung. The real job. Oder, ja. This is the real job. Aber er sagt hier ganz klar, das Wort Gottes zu verkündigen, ist unsere Berufung. He doesn't want us to be like others. Denn er will nicht, dass wir wie andere sind. We have a father. You see, we have a father. That is so big. That's... Wir haben einen Vater, der so groß ist. That provision is no problem at all. Das für ihn eine Versorgung kein Problem darstellt. Provision is no problem to have wealth, natural wealth. Oder no problem. Dass er dich hier jemals versorgen könnte, das ist überhaupt kein Problem. Remember how he created the world, the earth. Wenn du dir alleine vorstellst, dass Gott die Erde in 6 Tagen erschaffen hat. You see everything, you see. Was sollte dann das Problem sein, wenn du vielleicht im Natürlichen diesen Monat deine Miete nicht bezahlen kannst. Ist Gott denn nicht größer als das? Just, you see, everything. And when we cannot do one thing, like Nini just said, that you cannot pay your husband. There is fear, there is worry, there is, you see, you have a big God that created the earth, everything. See this. Oder sobald eine Rechnung kommt, dass man anfängt, vor Angst zu zittern. Aber wenn Gott doch die Erde in 6 Tagen erschaffen hat, ist er dann nicht größer als jede Rechnung? Do you know why we have worried? Because our focus is not in him. Aber weißt du, warum du dir überhaupt noch Sorgen machst? Weil dein Fokus nicht auf dem Wort Gottes liegt. You see, we are not after him at all. Uns interessiert es eigentlich nicht, was er gesagt hat, was wir tun sollen. We are just after ourselves. Sondern es geht nur um uns selbst. He gave us this job. Er hat uns diese Berufung gegeben. Aber ein Ungläubiger kann das nicht tun. We are the only people that can do it. Denn nur die Kinder Gottes können das tun. But do we? Aber tun wir es? Do we do it? We run after their job. Aber wir laufen immer nach diesem Natürlichen hinterher, nach der natürlichen Arbeit. They are not even after our job, the job that the Lord gave us to do. Denn sie interessiert es nicht, ob das Evangelium verkündet wird oder nicht. But because they cannot even do it. Weil sie es nicht tun können. The way that the Lord said we are to do it, he gave us the power, the authority to do it. And what are we doing? We leave that his job, the original job, and we go after the job. And when things are not working, we are complaining. Und wir laufen den gleichen Dingen hinterher, wie die Welt hinterherläuft, nach der gleichen Arbeit, nach den gleichen Sorgen. Aber können Ungläubige denn das Wort Gottes predigen? Nein, denn sie haben nicht die Kraft, nicht die Vollmacht von Jesus Christus empfangen, seine wahrhaftige Berufung auszuleben. Und dann, wenn es nicht funktioniert, dann wundern wir uns, warum unser Leben immer noch in Scherben liegt. You see, I'm going from paycheck to paycheck. You have to know the reason why you are going from paycheck to paycheck. Oder dass du einfach in so vielen Problemen hängst, dass du, keine Ahnung, jeden Monat eigentlich nur am Struggeln bist. You see, no money is enough. The salary is not there. It's not buying anything. Egal wie viel du verdienst, ob du 500 Euro verdienst oder 5000, das ist nie genug. Before the ending of the month, you are already stretching your neck for the other month. Denn schon nach ein paar Tagen ist das ganze Geld weg und du fragst und du guckst die ganze Zeit auf den Kalender und sagst, ah, okay, an dem Datum, da kommt mein Gehalt rein. Hoffentlich ist es pünktlich. The general job he gave us. Der natürliche Job. You know, Romans 10 said, how beautiful are the feet of those who preach the gospel. Aber wie wunderbar ist es denn für diejenigen, die das Evangelium verkündigen? How beautiful it is! That's Romans 10. Something that is like it is his will also. He has a general will for us. Er hat einen Willen, der für alle Kinder Gottes gilt. A general will to be a living sacrifice. Nämlich ein lebendiges Opfer zu sein. We know Romans 12, 1 and 2. You see, a living sacrifice. That's this will for the general will for us. Dass wir ein lebendiges Opfer sind, das gilt für jedes Kind Gottes. And as we preach the word to the people. Und so wie wir das Wort anderen Menschen verkündigen, müssen wir auch gleichzeitig dafür beten, dass ihr Herz geöffnet wird. Pray for these people's heart to be open. Und dass ihr Herz weich wird. Let us go to Acts 16. Apostelgeschichte 16. Acts 16, verse 14. Apostelgeschichte 16, Vers 18. And a certain woman named Lydia, a seller of purple of the city of Thyatira, who which worshipped God, heard us, whose heart the Lord opened. Did you see? He said, whose heart the Lord opened, that she attended unto the things which were spoken of Paul. Apostelgeschichte 16, Vers 14. Und eine gottesfürchtige Frau namens Lydia, eine Purpurhändlerin aus der Stadt Thyatira, hörte zu und der Herr tat ihr das Herz auf, sodass sie aufmerksam Acht gab auf das, was von Paulus geredet wurde. Denn das Herz muss aufgetan werden. Why? Warum? 2. Korinther 4:4. 2. Korinther 4:4. We give you the answer. Why? 2. Korinther 4:4. Are we there, please? 4:4. He said, in whom the God of this world have blinded the minds of them which believe not. The God of this world blinded their mind. Bei den Ungläubigen, denen der Gott dieser Weltzeit die Sinne verblendet hat. He said, this the light of the glorious gospel of Christ, who is the image of God, should shine unto them. Sodass ihnen das helle Licht des Evangeliums von der Herrlichkeit des Christus nicht aufleuchtet, welcher Gottes Ebenbild ist. You pray for their heart to be opened. Remove the blindness of Satan away from their heart. Wenn du dafür betest, dass ihr Herz weich wird, dass ihr Herz geöffnet wird, dann wird das auch die Verblendung des Teufels hinwegnehmen. And in Luke 10. He said we are to pray. Look at what Jesus said here. Luke 10. Lukas 10. Luke 10. Luke 10, verse 2. Lukas 10, Vers 2. Therefore said he unto them, the harvest truly is great, but the laborers are few. The harvest is great, but the laborers are few. He said, the people that need Christ, there are so many, that are hungry of the kingdom, there are so many. But how many know the truth? To go to them and preach the word to them. The harvest truly is great, but the laborers are few. He said, we are to pray. Look at it. He said, pray. Pray ye therefore the Lord of the harvest, that he would send forth laborers into his harvest. Er sprach nun zu ihnen, die Ernte ist groß, aber es sind wenige Arbeiter. Darum bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter in seine Ernte sende. How many people know the truth? Very few. Aber wie viele kennen denn die Wahrheit? Very few. He said, but the harvest is great. Aber dennoch, die Ernte ist groß. There are so many. And sometimes I see there is no harvest at all. Und manchmal glauben wir, es würde gar keine Ernte geben. You know, when we speak to this one, we speak to the other one. It's as if there is no harvest at all. Denn zu vielen, zu denen wir gesprochen haben, sie verweigern immer das Wort Gottes. He knows the harvest. Aber er kennt die Ernte. He knows them. Because, you know, if you, Satan can also direct people. Denn der Teufel kann auch die Menschen leiten. He did not say harvest, they are all harvest. He said harvest is great. Denn die Ernte ist groß. There are many. Sie sind so viele. And to know them, it is God. Und sie zu kennen, Das braucht einfach Jesus Christus. And that is why we pray the word that said, Father, you know those that are hungry of you, because your word said, harvest is great. Vater, doch du kennst die hungrig nach dir sind. You know them. Du kennst sie. Leite uns zu ihnen. Bring them to us. Those that you know that you see that you know that are hungry. Because your word said harvest is great. Denn dein Wort hat gesagt, dass die Ernte so groß ist. In John 4, let us go to John 4. Johannes 4. John 4. John 4. Verse 34 and 35. Johannes 4, Vers 34. 34 and 35. Jesus said unto them, My meat is to do the will of him that sent me, and to finish his work. Jesus spricht zu ihnen, Meine Speise ist die, dass ich den Willen dessen tue, der mich gesandt hat, und sein Werk vollbringe. The will of God is to preach the kingdom. Der Wille Gottes ist, das Evangelium zu verkündigen. Then in 35 he said, Say not ye, there are yet 4 months, and then cometh harvest. Behold, I say unto you, lift up your eyes and look on the field, for they are white, already to harvest. Sagt ihr nicht, es sind noch 4 Monate, dann kommt die Ernte? Siehe, ich sage euch, hebt eure Augen auf und seht die Felder an. Sie sind schon weiß zur Ernte. You know, Jesus said this. How many years ago? 1,000 years ago. Und Jesus hat das schon vor 2000 Jahren gesagt. He said the harvest is white. Die Ernte ist reif. Wenn die Ernte damals schon weiß war, was wäre es denn heute? Vergammelt. You see, if they were white then, what will they be today after thousands of years? He knows where the white is. Aber er weiß, wo die weiße Ernte ist. He knows where those that are ready. And we have to allow him to direct us to them. Er weiß, welche Leute sozusagen bereit sind, und wir müssen uns einfach nur von ihm leiten lassen. You know, praying for people, you have to keep on repeating the prayer. Wenn man für Menschen betet, dann muss man das Gebet auch vielleicht wiederholen. If you are praying for people, repeat, always repeat the prayer. Dann wiederhole einfach das Gebet. We are praying for your sister. Always repeat the prayer. Wenn du für deine Schwester betest, dann or whoever, you see? Mach es zu einer Gewohnheit. Because those people, they can reject it. Denn diese Menschen, die können es verweigern. And once you see, they have the right to reject it. Denn sie haben das Recht, es zu verweigern. And you keep on praying, you keep on repeating it. Deswegen musst du sozusagen beständig dabei bleiben. But once it comes to yourself, it's once. You pray once. Aber sobald es um dich geht, betest du nur einmal. And all the others is just say thank you, Father, I have the victory already. Und wenn es sozusagen, wenn das gleiche Problem wieder auftritt, dann bedankst du dich einfach bei Gott, dass er es schon getan hat. You see, repeating prayer for yourself, it means unbelief. Denn wenn du das Gebet sozusagen für dich selber immer und immer wiederholen musst, Vater, bitte heile mich oder mach dies für mich, mach das für mich, dann zeigt das einfach nur, dass du noch im Unglauben bist. Praise the Lord. Halleluja. And then number two, we have just talked about that of evangelism. Now, stay. when we are praying to have our state, you know, people have different problems. Zum Beispiel, manche von euch beten auch für eine Aufenthaltsgenehmigung. Bete einfach, dass das Wort Gottes geschieht und nicht für ein Land oder also, dass du in einem bestimmten Land bleibst. Pray for his will and not the country. Für dass sein Wille geschieht und nicht, ob du hier bleibst oder sonst wo. You know, we want his will for us to be Deutschland. Zum Beispiel, unser Wille wäre es, es muss Deutschland sein oder es muss Schweden sein oder sonst wo. Pray for his will. Pray for, you know, the word of God is the will of God. Bete einfach für das Wort Gottes, denn das Wort Gottes ist auch der Wille von Gott. Pray the word and not the country. Bete einfach, dass sein Wort geschieht, sein Wille geschieht und nicht für das Land. I will know of Joshua 1:3. Wir wissen von Josua 1:3. You know, he said everywhere that your feet step belong to you. Denn egal wo deine Füße hingehen, das gehört dir. You see, wherever you see, he said it. And if I say it, will I not do it? Wenn er es doch gesagt hat, warum sollte er es nicht tun? If I say it, will I not do what I have said to you? Wenn ich es dir versprochen habe, warum sollte ich es nicht tun? Every place that your soul, the sole of your foot shall tread upon, he said, I will give unto you, as I have spoken also to Moses. You know, he told Moses also. It's not only Joshua. Let us go there. Let's go there. That was the same thing he told Moses. Because God is not a respecter of man. Joshua 1, Vers 3. Every place that the sole of your foot shall tread upon, that have I given unto you, as I said unto Moses. Jeden Ort, auf den eure Fußsohlen treten, habe ich euch gegeben, wie ich es Mose verheißen habe. Look out, it did not say I am going to give you. He said, it's already yours. Er hat es schon gegeben. It's already yours. It belongs to you already. The remaining prayer is, thank you, Father, you have given it to me. Deswegen sollte dein restliches Gebet einfach nur sein, dass danke, Vater, dass du es schon getan hast. And here, you know, there was somebody that wrote out in the internet that people always want to see other people's blessing as theirs. Zum Beispiel, viele wollen einfach den Segen von anderen immer als ihr eigenen Segen. Somebody wrote it out in the internet. She said, it's Mercy that told me. She said, somebody wrote and said, people always say, Joshua blessing belongs to them. Abraham blessing belongs to them. But Abraham blessing is not yours. You are not Joshua. You are not Abraham. Es gibt manche Menschen, die sagen, dass diese Bibel eigentlich niemals für dich geschrieben worden ist, sondern zum Beispiel das Kapitel von Joshua gilt auch nur für Joshua, oder dass die Verheißungen von Abraham gelten auch nur für Abraham oder nur für das Volk Israel. These people, they don't even know God. Aber kennen die Leute überhaupt Gott? You don't know God at all. I just pray you know him. Ich bete einfach für dich, dass du Gott kennenlernst. If you know him, you will know that God is no respecter of any person. Denn wenn du ihn kennst, dann weißt du, dass er keine Person keine Unterschiede macht. If you do what Joshua did. Wenn du das tust, was Joshua tust, dann bist du der gleiche. Romans 2. Let us go to Romans 2. Römer 2. Romans Romans 2. Römer 2, Vers 10 und 11. He said, but glory, honor, and peace to every man that worketh good, to the Jew first, and also to the Gentile. You see, those that depend on Jesus. Herrlichkeit aber und Ehre und Frieden jedem, der das Gute tut, zuerst dem Juden, dann auch dem Griechen. Those that depend on Jesus. Diejenigen, die sich auf Christus verlassen. for there is no respect of person with God. Denn bei Gott gibt es kein Ansehen der Person. God is no respecter of Joshua. Who understand? Gott hat nicht Joshua als wertvoller angesehen. He's not respecting Joshua. You see, he's no respecter of Moses. Oder as a person. Moses. He's no respecter of a person. All you need is do what Joshua did. Believe God. Glaube an Gott. Believe. Believe the word. Abraham believed God. Abraham hat Gott geglaubt. It was counted unto him as righteousness. Und es wurde ihm als Gerechtigkeit angesehen. You see, God is no respecter of Abraham. Deswegen, Gott hat nicht einfach nur den Glauben von Abraham gesehen und gesagt, ah, du bist Abraham und deswegen erkenne ich das. Abraham believed God. In Deuteronomy 10. Let us go there. Deuteronomy 10. Deuteronomium 5. He believed God and it was counted unto him as righteousness. God is no respecter of anybody. Gott respektiert Personen oder sieht Personen nicht an. If you believe like them, you get the same result like them. Wenn du glaubst, so wie sie geglaubt haben, dann bist du auch so wie sie. But do we believe like them? Aber tun wir das? Deuteronomy 10, 17. Deuteronomium 10, Vers 17. Denn der Herr, euer Gott, er ist der Gott der Götter und der Herr der Herren, der große, mächtige und furchtgebietende Gott, der die Person nicht ansieht und kein Bestechungsgeschenk annimmt. Praise the Lord. Halleluja. For the Lord your God is God of gods. You see something there. He said, for the Lord your God is God of gods. The gods he's talking about is you and me. Er ist der Gott der Götter. He's not talking about idols. He's talking about you and me. He's not talking about the idol, the unbelievers, those people they are worshipping. He's not saying he is in charge of them. Er sagt, er redet nicht über die die Götzen. I don't know. Do you understand it at all? Praise the Lord. Hallelujah. And the Lord our flaws. A great God, a mighty, and a terrible. You say he called him a terrible God. A terrible God. You know, for something to be terrible. Dass jemand furchtgebietend ist. Don't, people should not provoke him, you see. Menschen sollten Gott nicht versuchen. A terrible God. Consuming fire. Ein Feuer, das nie erlischt. Nobody should, nothing can withstand it. Niemand kann, kann seiner Wut, seiner Gerechtigkeit standhalten. Praise the Lord. Halleluja. Which regarded not persons, nor taketh reward. You see, he regarded no person, or taketh reward. Der die Person nicht ansieht und kein Bestechungsgeschenk annimmt. Wer ist denn? Joshua war damals so wie wir. Ein Mensch. He takes no bribe. Nobody can bribe him. Niemand kann Gott irgendwie bestechen. He said, he regarded not persons, nor taketh reward. He takes no bribe. Er nimmt keine Bestechungsgelder. Let me bribe you. Joshua cannot bribe God. Joshua konnte auch Gott nicht bestechen. So if you do what Joshua did, Joshua believe. Deswegen, wenn du das tust, was Joshua getan hat, dann glaub ihm einfach. Joshua trusted in him. Denn Joshua hat Gott vertraut. He depend on God. Und er hat ihm geglaubt. And if you do the same, und wenn du das Gleiche tust, if you do not depend on yourself, und dich nicht auf dich selbst verlässt, if you do not depend on that job, oder dich auf deine Arbeit verlässt, or your money, oder dein Geld, or things, oder Dinge, but if it's him alone, sondern wenn er es alleine ist, dann ist er auch immer noch der gleiche. God always want us to be like him. Gott will, dass wir so sind wie er. He is no respecter of person. Und er sieht die Menschen nicht an. And he doesn't want us to be a respecter of person also. Und deswegen sollen wir auch keine Menschen ansehen. He doesn't want us to be a respecter of person. It's not our old, you know this word, especially Africa, old man, old woman. Deswegen, es geht nicht um das Alter, dass dann jemand besonders respektiert wird. They say you don't have that, respect old man, old woman. There's nothing like that in the Bible. In James 2. Jakobus 2. James 2. Jakobus 2. You know, here in Europe, people, even the young ones, they don't even respect the elderly ones any longer. Zum Beispiel hier in Europa ist es auch mittlerweile so, dass viele von den Jüngeren gar keinen Respekt den Älteren mehr zollen. You see, I'm not saying don't respect the old, the elderly people. Ich sag nicht, dass ihr keine Menschen, keine Älteren mehr respektieren sollt. James 2:9. Jakobus 2:9. Are we there, please? James 2:9. He said, but if you have respect to persons, you commit sin and are convinced of the law as transgressors. Wenn ihr aber die Person anseht, so begeht ihr eine Sünde und werdet vom Gesetz als Übertreter verurteilt. If you respect a person because of the age, wenn du, or whatsoever, because of the money, wenn du eine Person nur deshalb respektierst oder besonders wertschätzt wegen ihrem Geld oder wegen ihrem Alter, dann oder weil die Person verheiratet ist oder Kinder hat. You see, here the Bible said that if you have respect to a person, you commit sin. Wenn ihr aber die Person ansieht, so begeht ihr eine Sünde. And he doesn't want us to commit sin. Und er will nicht, dass wir sündigen. And that's why he doesn't want us to respect age. Er hasst sogar die Sünde und deswegen will er nicht, dass wir nur Menschen deswegen respektieren, weil sie besonders alt sind. You see, age, money or whatsoever. Oder wegen dem Status oder sonstigen Sachen. What makes us to respect people is Christ. Der Grund, warum wir Menschen respektieren, ist Jesus Christus. He wants us to be like him. Denn er will, dass wir ihm gleichgestaltet sind. Who sees the word only? Der nur das Wort sieht. Who does not know how to respect a person? That's what you see. He wants us to be like him. Who does not know how to respect a person? Der auch nicht weiß oder nicht mal versteht, was es heißt, einen Menschen zu respektieren oder anzuerkennen aufgrund von bestimmten Eigenschaften. I don't know if you know what that. you know, Africa. You see, old man, just respect. You see, I'm not saying don't respect them, but don't put them in the position of God. Es geht nicht. Also zum Beispiel in der Welt ist es häufig so, dass Ältere einfach fast wie eine Gottheit behandelt werden. Aber das verbietet uns die Bibel. Klar, wir sollen sie respektieren, aber nicht an der Stelle von Gott. You know, we are to even respect even children, little babies. You respect them. You don't go just go down pouring insult on people. We respect everybody. Deswegen sollst du auch sogar Kinder respektieren und sie nicht einfach verfluchen. We respect everybody. You see? Wir sollen respektieren, weil es Jesus Christus von uns verlangt hat. The respect we have for people is Christ. Und das ist auch der alleinige Grund, warum wir Menschen respektieren. The only reason why we respect people is Christ alone. All others, they are all of this world. And whatever is not of this world is not of God. You see, things that are of this world, whatever things that are of this world, they are not of God. If things are not of God, then who is in charge? Und all das, was nicht vom Wort Gottes inspiriert worden ist. All das, was zu den Systemen in dieser Weltzeit gehört, das ist nicht von Jesus Christus. Und damit haben wir nichts am Hut. Satan, we want you to respect elders. Zum Beispiel der Teufel will, dass du Menschen respektierst, weil sie alt sind. You see, respect them because they are old. That's not Christ. Praise the Lord. Another, let me just quickly point out another example that God wants us to live like him. Und lass mich kurz ein anderes Beispiel nehmen, wo wir sehen, dass Gott will, dass wir ihm gleichgestaltet sind. He said, all those who live godly in Christ Jesus, you see, who live like him, will be persecuted. Diejenigen, die gottesfürchtig in Jesus Christus leben oder nach Jesus Christus, die werden Verfolgung erleiden. So if there is persecution, don't be surprised. Also wenn du verfolgt wirst, dann sometimes we are surprised. Verwundere dich nicht. Aber so oft sind wir, fragen wir uns ja, warum mag mich die Person denn eigentlich nicht? We are surprised, but you and maybe they themselves would be surprised that we are surprised. Und vielleicht werden sich andere darüber wundern, wenn du dich sozusagen selber wunderst und sagst, ja, aber ich verstehe nicht, warum du mich magst, warum du mich permanent angreifst. Our religion will not even like, we not like you. You see, we don't like what I'm just talking about here. That God wants us to be like Him. Religion don't like it at all. Aber die, die menschengemachten Traditionen, die mögen sowas nicht. They don't like it when you say God wants us to be like Him. Sie mögen es nicht, wenn zum Beispiel gesagt wird, dass Gott will, dass wir ihm gleichgestaltet sind. He wants us to be like Him. Aber er will das. That's why He wants His love to be our love. Deswegen will er auch, dass seine Liebe unsere Liebe wird. He wants His peace to be our peace. Und sein Friede unser Frieden. We have been this world love for too long. Denn wir waren in diesem System von dieser Liebe in dieser Welt so viel zu lange. That we don't even know how to love the love of God. Und wissen manchmal einfach gar nicht, wie wir überhaupt die Liebe von Gott lieben. Who understand what I'm saying? Praise the Lord. Hallelujah. This is religion we don't want to know. We don't want to. They don't want. They hate it. When you say God wants us to be like Him, but He wants us to be like Him. Aber Gott will, dass wir ihm gleichgestaltet. Because He wants His love to be our love. Denn er will, dass wir auch so lieben, wie er liebt. You see that we love like Him. Unconditional love. Die bedingungslose Liebe. You see, love that never end. Eine Liebe, die keine Grenzen kennt. For you to say, I cannot go further, which means it's no longer the love of God. Denn wenn du sagst, ich kann dich nicht mehr lieben, ich kann dich nicht mehr ertragen, du provozierst mich einfach zu sehr, dann sagst du einfach, ja, ich liebe dich nur auf diese natürliche Liebe. Praise the Lord. Halleluja. Mama, willst du auch zu dem Vers dazu gehen? Mit dem, dass wir so sein sollen, wie er es war? In Römer 8, 9. 29. I should go there. Ja. You want us to go there? Ja. Okay, Romans what? 8. Romans 8. 29. Romans 8, 29. Praise the Lord. Halleluja. Romans 8, 29. Can you read it then? Mm-hmm. Denn die, die er zuvor ersehen hat, die hat er auch dazu vorherbestimmt, dem Ebenbild seines Sohnes gleichgestaltet zu werden, damit er der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. For whom he did foreknow. He also did predestinate to be conformed to the image of his son. Mm-hmm. That we are now like him. That he might be the firstborn among many brethren. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. He wants us to be like him. Amen. He wants us to forgive like him. Er will, dass wir so vergeben, wie er vergibt. You know, there are two things holding relationship. Es gibt zwei Sachen, die Beziehungen hält. God kind of love. Die Liebe von Gott. And forgiveness. Und die Vergebung. God kind of love and forgiveness. Vergebung und die Liebe von Gott. And these people that do not know God, that we have been talking about, you know, we have been talking about some people that do not know God, that sees the victory of the old, that it does not belong to us. Und die auch, es gibt auch Leute, die einfach nicht zu Gott gehören und auch glauben, dass das Alte, was geschrieben worden ist, nicht mehr für die Kinder Gottes gültig sei. I remember when Jesus prayed for us in John 17. Let us go there. Johannes 17. He prayed for us. Denn er hat für uns gebetet. Johannes 17, Vers 19. Johannes 17, Vers 19. Okay, 20. Let me see. Okay. Okay, okay, let us read 19 and 20. Okay, first of all, 9. John 17 now. 1. Johannes 17, 9. He said, I pray for them. I pray for them. I pray not for the world, but for them which thou hast given me, for they are thine. Ich bitte für sie, nicht für die Welt bitte ich, sondern für die, welche du mir gegeben hast, weil sie dein sind. You see, he did not pray for the whole world. Er hat nicht für die ganze Welt gebetet, sondern nur für seine Kinder. He prayed for his children alone. Don't be afraid of anything. Deswegen hab keine Angst vor irgendetwas. You know, when he told Peter, he said, I have prayed for you. Genauso wie er Petrus auch gesagt hat, ich habe für dich schon gebetet. And when Satan was going to tempt to bring problem to Peter, and Jesus said, I have prayed for you. But the problem sticking, that victory belonged to Peter. Als der Teufel nämlich Petrus für sich haben wollte, hat Jesus gesagt, ich habe schon für dich gebetet, Petrus. Und auch wenn die Versuchung kam, auch wenn die Verleugnung kam, aber Petrus ist sozusagen nach dem Fall wieder aufgestanden. And in verse 20, now 21. 20 und 21. He said, neither pray I for this alone. I don't pray for this alone. Reality, can you help us to read 20? Neither pray I for this alone, but for them also which shall believe on me through their word, that they all may be one, as thou, Father, art in me, and I in thee, that they also may be one in us, that the world may believe that thou hast sent me. 22. That's all. Neither pray I for this alone. He was not praying for his disciples alone. Er hat nicht nur für seine damaligen Jünger gebetet. He made it clean and clear that I'm not praying for them alone. Ich bete nicht für diese allein. But for them also we shall believe on me through their word. Sondern auch für die, welche durch ihr Wort an mich glauben werden. So everything that belongs, not only victory, belongs to me. Deswegen gehören auch diese Verheißungen für mich. Then verse 21, that they all may be one. You want us to be one. Husband and wife be one. Auf dass sie alle eins sein. Deswegen sollen Mann und Frau auch eins sein und nicht zwei. You see all this talking to one another in as if you are in the court of law. Or as if there is, I don't know. You see, dass man, wenn man miteinander redet, eigentlich immer das den Eindruck hat, als ob die beiden sich in einer Gerichtsverhandlung befinden. I'm replying one another as if there is war. Oder dass man sich gegenseitig antwortet, als ob man sich gerade im Krieg befindet. He said that they all may be one. Auf das Father art in me. And I in thee, that they also may be one in us, that the world may be believe that thou hast sent me. Auf dass sie alle eins seien, gleich wie du, Vater, in mir und ich in dir. Auf dass auch sie in uns eins seien, damit die Welt glaube, dass du mich gesandt hast. You see, how are they going to know that Jesus sent you? Aber woher sollen sie denn wissen, dass Jesus Christus dich gesandt hat? Jesus. Dass du wirklich von if ihm bist. Wenn Ehemann und Ehefrau sich eigentlich immer und überall bekriegen. You see, when you cannot even talk to your wife in love. Dass du nicht mal mit deiner Frau in Liebe sprechen kannst. Will Jesus speak to you like that? Würde Jesus eigentlich jemals zu dir so sprechen? Or will Jesus speak, if somebody else speak to your wife like that, you will not take it. Oder wenn jemand anderes so mit deiner Frau umgehen würde, dann würdest du direkt austicken. Aha, we speak speak to our husband, somebody has speak to our husband like that, we will not take it. Oder wenn jemand so zu unserem Ehemann spricht, dann würdest du sagen, oh, sag mal, geht's dir noch gut? He said, how they are going to know that you are from me, that I sent you, is where you are one and not two. Damit die Welt halt glaubt, dass wir wirklich von ihm sind, dann müssen wir eins sein. And now in healing, number three, in healing. Oder zum Beispiel in der Heilung. In healing, he sent his word to heal them. Psalm 107. Let us quickly go there. Psalm 102. Psalm 107. Praise the Lord. Hallelujah. I'm so happy. Thank you, Lord. Psalm 107, verse 20. Psalm 102, Vers 20. Ach so. 107. Ah, danke, Papa. 107, verse 20. Mm-hmm. Also Psalm 107, nicht 102. He sent his word and healed them. You see, it's not tablet. Vers 20. It's not operation. You see, he sent his word and healed them. Er sandte sein Wort und machte sie gesund und ließ sie aus ihren Gräbern entkommen. And delivered them how to the world by the word. Delivered them from their destruction. Because there's a destroyer outside. Denn es gibt einen Zerstörer dort draußen. He sent his word. It is his word that heals us. Und er hat sein Wort gesandt, damit wir geheilt sind. It is this word that healed Ugo. Amen. Das Wort hat Ugo schon geheilt. You see, it is his word that heals us, that we are already here. The healed color. Amen. It is this word that heals us. You see? Uh-huh. It is not, you know, it's not that we are going to be healed. Es geht nicht darum, dass wir erst gesund werden sollen. In Isaiah 53, let us go there. Jesaja 53. Isaiah 53. Isaiah 53, verse 5. He said, but he was wounded for our transgressions. He was bruised for our iniquity. I don't need to pay any price for iniquity because he paid the price. Amen. You see, this chastisement. Of our peace was upon him. With his stripes we are healed. He did not say we are going to be healed. We are healed. Doch wurde um unsere Übertretung willen durchbohrt, wegen unserer Missetaten zerschlagen. Die Strafe lag auf ihm, damit wir Frieden hätten, und durch seine Wunden sind wir geheilt worden. And in 1 Peter 2:24. 1. Petrus. He not put it in the past. 1. Peter 2:24. 1. Petrus 2:24. Are we there, please? 1. Peter 2:24. He said, who is all self bear our sins in his own body? The reason why I'm not a sinner. Er hat unsere Sünden selbst in seinem Leib getragen auf dem Holz, damit wir, den Sünden gestorben, der Gerechtigkeit leben mögen. Durch seine Wunden seid ihr heil geworden. Der Grund, warum ich nicht mehr den Status als Sünder innehabe, nachdem ich Jesus Christus angenommen habe in meinem Leben, ist, weil er mir seine Gerechtigkeit gegeben hat. You see, a change of address, a change of You see, when you pull, you give it to him, then he gave you. That's he took my sin. Denn and he gave me his righteousness. Denn er hat meine Sünden auf sich genommen. It is not he's going to do it. He has done it. Es ist nicht so, als ob er es noch alles tun müsste, sondern er hat es schon getan. Who is also there our sins in his own body on the tree, that we be dead to sin should live unto righteousness. A dead man can never sin. Denn ein toter Mensch kann nicht sündigen. By whose stripes you were healed. You see, past tense. You were healed. If you can meditate on that alone, it's over with that sicknesses and diseases. Und wenn du alleine darauf vertrauen kannst, dann wird es dir einfach wieder gut gehen. You see, if you can't believe that, if you can't believe it, you see, believe it and act on it. You believe it. And act on it. Du glaubst und handelst danach. You were, he talked about you were here. Meaning before the problem. Maybe you became sick today. Vielleicht bist du ja krank geworden. Ah, you see, he said before the problem, you were already here. Aber schon vor dem Problem, schon bevor das alles passiert ist, bist du schon geheilt. You see, before the problem come, you see, you are already here. Schon bevor das Problem da ist, bist du geheilt worden. And healing, always remember Elisha. Und erinnere dich auch immer an Elisa. You see, remember Elisha and your healing. Erinnere dich immer an Elisa und deine Heilung. And because so many times, if you don't remember Elisha, you will abort. The pregnancy will be aborted. Und wenn du dich zum Beispiel nicht an die Geschichte von Elisa erinnerst, dann wirst du einfach aus dem Glauben herausgehen. We know of 2 Kings 6. 2. König 6. You see, we are Elijah. You see, like the Syria army, they were there. Wo? The Syria army. Wo du, wo, war das Elijah? Let's go there. Nee, weil du hast gerade Elisha gesagt, oder? What did I say? Hast du Elisha oder Elijah gesagt? I said one of them. Achso. Okay. First King, Second King 6. Was? 2. Könige 6. Elisha, that was what I said. Ja, doch. Uh-huh. Ich wollte nur wissen, weil im Deutschen heißt das entweder Elisa oder Elia. Ach so. That is. Okay. Uh-huh. I'm hearing him the first time in the whole history. Okay. Praise the Lord. Hallelujah. You see, Elisha. Uh-huh. You see, the Syria army, they were there. Die syrische Armee war dort und hat ihn umzingelt. You see, you have to believe you are already healed. Aber du musst glauben, dass du schon geheilt bist. It is not when the sickness came that you were healed. You were healed before. Du wurdest schon bevor die Krankheit kam, wurdest du schon geheilt. In Vers 16. In Vers 16. Okay, Vers 15. And when the servant of the man of God was risen early and gone forth, behold, an host compassed the city, both with horses and chariots. And his servant said unto him, alas, my master, how shall we do? Verse 16. Nini, you will not read it again. That's okay. And he answered, fear not, for they that be with us are more than they that be with them. You see, they that be with Elisha and the servant, they are not just coming in, they have been there. Oh my God. They have been there, didn't they? Yeah, sie waren da. I did not say anything. And Elisha prayed. Und Elisha betete. something happened. You know, when you have victory, you are still going to speak. Auch wenn du den Sieg schon hast, wirst du sprechen. You see, when Elisha, he said, and he answered, fear not, for they that be with us are more than they that be with them. You see, he is saying that the problem is already solved. Und Elisa betete und sprach, Herr, öffne ihm doch die Augen, damit er sieht. Das Problem war schon gelöst. And Elisha prayed and said, Lord, I pray thee, open his eyes, that he may see. Oh, thank you. And the Lord opened the eyes of the young man, and he saw, and behold, the mountain was full of horses and chariots of fire around about Elisha. You see, he prayed the eyes to be open. You know, so many times, you know what this prayer is all about. You know, when you have problem, when you come to me, you listen and now open your eye, your spiritual eyes to see the truth that you are, that who you are is what you are to see and not the problem. Elisabeth, I don't know if you understand me, please. Elisa betete für seinen Diener, dass ihm die geistlichen Augen geöffnet wird, damit er sieht, was um ihn herum tatsächlich passiert und nicht nur das Natürliche. Und wenn wir auch zu unseren Geschwistern gehen oder zu unserem Pastor, dann ist, dann werden unsere Geschwister uns sozusagen mit dem Wort Gottes das geistliche Auge öffnen, dass wir schon in der Wahrheit sind. You know, sometimes there's problem. Or sometimes the other time you said to go. When you now phone you, he knew that there was something wrong. And now started speaking to you the word of God. He opened your eyes so that you can see who you are in the spirit. Oder zum Beispiel, als mein Bruder meine Schwester angerufen hat und sie war etwas betrübt, hat er ihr das Wort Gottes zur Nahrung gegeben, um ihr die geistlichen Augen wieder zu öffnen. You see, the victory is always there. But if your eyes is not open to that victory, you will never have it in outside. Denn der Sieg ist schon da, aber wenn du deine geistlichen Augen nicht darauf fixierst, dann wirst du nach allen anderen Dingen suchen und es vergessen, dass du den Sieg ja schon hast. He said, fear not. Why are you afraid? Hab keine Angst. You know, fear is opposite faith. Deswegen die Furcht ist auch das Gegenteil von Glauben. You cannot have faith and be afraid at the same time. Du kannst nicht have to live gleichzeitig one. Glauben und Angst haben. Fear or faith. Es gibt nur eins von den beiden. You see, Elijah had faith. Und Elisa hatte Glauben. But the servant doesn't have faith. Aber der Diener hatte Furcht. So Elisha have to pray. You see, have to pump the word of God. How to remind the servant of the word of God, so that the faith cannot come in. Deswegen musste Elisa sozusagen mit seinem Glauben die Furcht von dem Diener beseitigen, damit er auch im Glauben ist. Praise the Lord. Halleluja. That you see the pain, that the pain is still there, does not mean you are not healed. Und nur weil der Schmerz noch da ist, heißt das nicht, dass du schon geheilt bist. You see that you are not healed. You see that the Syrian army, they were dead, does not mean Elisha and the servant are defeated. Nicht, nur weil die syrische Armee noch da war, heißt das nicht, dass Elisa und sein Diener irgendwie besiegt worden sind. You see that? The pain is still there, your body. Die Situation muss sich nicht erst ändern, damit du weißt, dass du schon ein Kind Gottes bist oder damit du ein Gewinner bist in Jesus Christus. Und der Schmerz muss nicht erst weggehen, damit du weißt, dass du geheilt bist. That you see the problem does not mean the war is not over. Nur weil du das Problem noch vor deinen Augen siehst, heißt das nicht, dass der Krieg nicht schon gewonnen ist. And you see, Elisha had to take authority over the situation. Und Elisa musste sozusagen in seiner Autorität agieren. You see how? By bringing first the servant into the word of God. Nämlich, dass er das Wort Gottes seinem Diener gegeben hat. And then, it is something else. There was something else. That is, you see, in verse 18. Und dann hat er noch etwas anderes gemacht. And when they came down to him, Elisha prayed unto the Lord and said, smite these people, I pray thee, with blindness. And he smote them with blindness, according to the word of Elisha. Und als sie zu ihm hinkamen, bat Elisa den Herrn und sprach, schlage doch diese Heiden mit Blindheit. Da schlug er sie mit Blindheit nach dem Wort Elisas. You see, that the problem is already solved. Does not mean you don't take authority over the situation. Auch wenn das Problem vielleicht schon besiegt ist oder beseitigt worden ist, heißt das nicht, dass du keine Autorität mehr darüber hast oder ausübst. You see, when you receive and when you see the manifestation, they are not the same time. Wenn du zum Beispiel einen Samen siehst, passiert das nicht zur gleichen Zeit, wenn du erntest. You see, Elisha did not say it's over, problem has been solved. That he just, but he now took the authority and now he now blinded them, all of them, they were all blind. Then he now took them to the king. If you read it. Die Reihenfolge ist so passiert, dass Elisa zuerst dem Diener die Augen geöffnet hat, also ihn zurück im Glauben gebracht hat. Und erst danach hat er sozusagen seine Autorität in die Hand genommen und hat zu Gott gebetet. And as he took them, you see, if you let us read it a little bit. And Elisha said unto them, this is not the way, neither is this the city. Follow me, and I will bring you to the man whom you seek. But he led them to Samaria. You see, you know Elisha, just one person holding the whole of army. Elisa war ein einziger Mann an der Anzahl, aber er konnte die syrische Armee, die zu ihm gesandt worden ist, aufhalten. Just one problem. It's just beating people down, up and down. It's almost killing them. Aber heutzutage ist es so, dass ein Problem, was Menschen haben, ist so, als ob es ihr ganzes Leben beherrscht und kaputt macht. And this army, they are coming. They are not coming with empty hands. They are coming with weapons. Und die Armee damals, die ist garantiert nicht hingekommen mit kleinen Ponys zum Streicheln. But Elisha, you see, he that is in me is greater than he that is in the world. Use your power, use your authority. Aber Elisa hat sich einfach auf den Gott berufen, der ihm verheißen hat, derjenige, der in dir ist, ist größer als der in der Welt ist. And in verse 20, it came to pass, when they will come to Samaria, that Elisha said, Lord, open the eyes of this man, that they may see. And the Lord opened their eyes, and they saw, and behold, they were in the midst of Samaria. And the king of Israel said unto Elisha, when he saw them, my father, shall I smite them? Shall I smite them? A king called the man of God, my father. Mama hat gerade Vers 20 und 21 vorgelesen. Es ist so verblüffend, dass Elisa dass der König zu Elisa gesprochen hat, mein Vater. Praise the Lord. Halleluja. The word of God is so much for us. Das Wort Gottes ist für uns so tiefgründig. In healing, you are already here. Du bist schon geheilt. And if you remember that of the fig tree. Und wenn du dich an den Feigenbaum erinnerst. When Jesus spoke to the fig tree. Als er zu dem Feigenbaum gesprochen hat. You see, when they were coming the next day, and there was a difference. Und als sie am nächsten Tag zum Feigenbaum hingegangen sind, haben sie gesehen, dass er verdorrt war. Remember, Christ is your solution. Deswegen erinnere dich daran, dass Jesus Christus deine Lösung ist. Remember his word for you. Und erinnere dich an sein Wort für dich. A prayer is word always. Your word said, Lord. Und bete sein Wort immer. Also zum Beispiel, dein Wort hat mir gesagt, dass... His word has said he is with us forever. Der, no, Matthew 28, we are dead. Das gesagt hat, der Herr ist für uns, mit uns immer da. And his word has said he will not leave us, he will not forsake us. Oder der gesagt hat, oder sein Wort, was uns gesagt hat, ich werde dich niemals verlassen oder zurücklassen. That is, he will not disappoint you. Und er wird dich nicht enttäuschen. There are different kinds of healing. Es gibt verschiedene Arten der Heilung. You see, some healing can come instantly. Manche Heilung kommt vielleicht auf einmal. Actually, it's not healing. I call it recovery. Aber das kann man vielleicht auch eher Erholung nennen. You see, recovery. Because your healing is, you see, before you became sick, we are already healed. But the recovery is, you see, come some instantly. Zum Beispiel die Genesung. Manchmal kommt die Genesung auf einmal. There's sometimes it's gradually. Manchmal kommt es eher peu à peu. One after the other. We will go into how to pray the prayer of healing. Wir gehen auch jetzt darin, wie man für die also Heilung betet sozusagen. Praise the Lord. Halleluja. How to pray the prayer of healing. Wie man das Gebet der Heilung spricht. You know, in John 1. In Johannes 1. He talks about darkness and light. Spricht er von dem Licht und der Finsternis. You have to remind your body that your body is the light of this world. Das, du musst dich daran erinnern, dass dein Körper das Licht dieser Welt beinhaltet. Jesus called us light. Denn er hat uns das Licht genannt. He said we are the light of the world. Wir sind das Licht der Go Welt. To John 1. Johannes 1. Four to nine. He said, "In him was life, and the life was the light of men. And the light shineth in darkness, and the darkness comprehended it not." There was a man sent from God, whose name was John. The same came for a witness, to be a witness of the light, that all men through him might believe. He was not the light, but was sent to be a witness of that light. And we know that Jesus, the word of God said Jesus is the light of the world. Und wir wissen, dass Jesus Christus das Licht dieser Welt ist. John 8, 12. Johannes 8, 12. And in John 8, 12 says, Jesus is the light of the world. And John 5 said, we are the light of this world. In Johannes 5 lesen wir auch, dass wir das Licht der Welt sind. You see, if we are the light of this world, und wenn wir das Licht dieser Welt sind. Our problems are called darkness. Und das Problem sozusagen die Dunkelheit. You see, problem cannot withstand light. That's darkness cannot withstand light. Und die Dunkelheit kann dem Licht nicht widerstehen. Darkness cannot withstand light. Kann in dem Licht nicht bestehen. And in 1 Corinthians 3. 1 Corinthians 3. Und 1. Korinther 3. First Corinthians 3, verse 16 and 17. 1. Korinther 3, 16, 17. He said, don't you know that you are the temple of God? Wisst ihr denn nicht, dass ihr Gottes Tempel seid? And that the Spirit of God dwelleth in you. Und dass der Geist Gottes in euch wohnt? Can God not take care of his temple? Kann Gott also nicht auf seinen Tempel aufpassen? If we can take care of our clothes, can we not take care of our clothes? No, we wash them. We keep them clean. We iron. Wir kümmern uns um unsere Klamotten, wir kümmern uns einfach darum, dass sie sauber sind, dass sie ordentlich aussehen, dass sie ordentlich gefaltet sind und knitterfrei. And that the Spirit of God dwelleth in you. He dwelleth in that your teeth. Und der Geist Gottes wohnt auch in deinem Körper, das heißt auch zum Beispiel in deinen Zähnen. If any man defy the temple of God, him shall God defy. For the temple of God is holy, which temple you are. Und wenn jemand den Tempel Gottes verderbt, den wird Gott verderben, denn der Tempel Gottes ist heilig und der seid ihr. Remind your body who he is. Erinnere deinen Körper einfach daran, zu wem er gehört. You see, who he is and what he is. That he is the temple of God. Dass er tatsächlich der Tempel Gottes ist. And no sicknesses and diseases can dwell there. Und dass keine Krankheiten dort. And continue living. Dass keine Krankheiten dort irgendwie ihr Zelt aufschlagen und dort wohnen. And we know of 2 Corinthians. Und wir kennen auch den zweiten Korintherbrief. Kapitel 6. 2 Corinthians 6. 14. Vers 14. Ja. Zieht nicht in einem fremden Joch mit Ungläubigen. Denn was haben Gerechtigkeit und Gesetzlosigkeit miteinander zu schaffen? Und was hat das Licht für Gemeinschaft mit der Finsternis? Is a being not on equal yoke together with unbelievers? For what fellowship has righteousness with unrighteousness? You see, righteousness and unrighteousness, they cannot dwell together. Denn was haben Gerechtigkeit und Gesetzlosigkeit miteinander zu schaffen? Just like darkness and light cannot walk together. Und was hat das Licht für Gemeinschaft mit der Finsternis? So that is all sicknesses and diseases and cannot live in your body, because daher, your body is light. Daher können Krankheiten auch nicht dauerhaft in deinem Körper, dem Licht sozusagen, wohnen. Speak to your body. Deswegen erinnere deinen Körper daran. Speak to your body. Remind your body of who you are, of what he is. Erinnere deinen Körper daran, dass er der Tempel Gottes ist. Praise the Lord. Halleluja. It's already time. I wanted us to go to that of provision, then promotion, und then feeding family. Und wir haben noch ganz schön, wir haben noch vier auf der Liste, zum Beispiel die Versorgung oder die Beförderung oder was es heißt, die Familie zu ernähren. Feeding the family, then believing God for the fruit of the womb. Oder zum Beispiel Gott zu glauben, dass für den Nachwuchs. You see, believing God for your mate. Oder to pray the prayer. Für einen Partner. You see, they are here, they are in the word of God. Das sind alles Verheißungen, das sind alles Sachen, die im Wort Gottes stehen. Praise the Lord. Halleluja. So we will continue from the next. Das machen wir dann am Mittwoch. On Wednesday. Praise the Lord. Halleluja. There are still many beds. You see, reminding ourselves, you're reminding, for you to remember the word is not just quoting the Bible. Dass du dich an das Wort Gottes erinnerst, heißt nicht einfach nur, dass du das Wort Gottes immer zitierst. You know, Satan quoted the Bible. Denn selbst der Teufel kann die Bibel not zitieren. Once. Nicht nur einmal. You see, in, if you go to, let me see, Luke 4, you see, and he quoted the Bible to tell Jesus to obey him. Zum Beispiel, er, in der Versuchung, in der Wüste hat der Teufel auch zu Jesus gesagt, dass er hat sozusagen Jesus mit dem Wort Gottes getestet. You see, he quoted, he referred Jesus to the word. Er hat sogar das Wort Gottes benutzt, um ihn in eine Falle zu bringen. You see, and he will remind, he will refer you to the word. Deswegen, er wird dir sogar das Wort Gottes sagen. You see, to bring you into his kingdom, into his territory. Um ihn in seine Falle laufen zu lassen. And that is why you are to know the truth. Und deswegen musst du dich auch wirklich mit der Wahrheit auskennen und nicht nur oberflächlich. That is why you are to know that you cannot tempt God. Deswegen, du musst auch wissen, dass du Gott nicht einfach versuchen kannst. That you cannot keep on pressing God. Dass du nicht Gott irgendwie in eine Ecke drängen könntest. You see, the reason why you are to know that you cannot tempt him. And Jesus said you cannot tempt God. Deswegen hat Jesus auch gesagt, du sollst deinen Gott nicht versuchen. You know that we quote Bible. You know, in James, you know James. James said, if you believe there is one God, the devil also believe and tremble. He believe. In Jakobus steht sogar auch, es ist schön und gut, wenn du an einen Gott glaubst. Super, das machen selbst die Dämonen. Selbst die Dämonen wissen, dass es einen Gott gibt und zittern vor ihm. So for you to believe, for you to quote the Bible, we're going to it more on Wednesday. Praise the Lord. Halleluja, deswegen reicht es halt nicht aus, nur das Wort Gottes zu zitieren. Und das werden wir auch am Mittwoch weiter besprechen. The devil can quote the Bible. Denn der Teufel kann auch die Bibel zitieren. He might even quote it wrong, but he quote it. Er wird es vielleicht sogar irgendwie falsch zitieren oder falsch in einem Kontext setzen, aber er wird es auf jeden Fall zitieren können. Don't tempt God. Deswegen versuche Gott nicht. Don't tempt God. You know, with what says, when whatever we desire, when we pray, we have it. Deswegen, was auch immer wir uns wünschen, und nach seinem Willen hin beten, das haben wir. People, they want to steal and pray to have it. Und manche Menschen wollen es sich einfach. They want to do it the other way and have it. Sie wollen es einfach nicht nach Gottes Willen tun, sondern sie wollen es klauen, aber dann beten sie für Gottes Segen. You see, they want to have it in another way. Sie wollen es nicht auf seine Weise haben. You cannot tempt him. Aber du kannst ihn nicht versuchen. Praise the Lord. Halleluja. Amen. Amen. So we continue from there.